Atreo saß in tiefes Nachdenken versunken. Endlich nickte er. »Ich verstehe nun, goldäugige Gebieterin der Wünsche. Ich danke dir dafür, dass du mich erwählt hast. Verzeih mir meinen Zorn. Doch wenn es so ist, wie du sagst, und wenn ich meinen Auftrag erfüllt habe, warum ist der Retter dann noch immer nicht hier? Worauf wartet er noch?« »Ja, worauf wartet er noch?« Bastian fühlte, wie seine Hände vor Aufregung feucht wurden. »Ich kann doch nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ich tun muss. Und vielleicht ist der Name, der mir eingefallen ist, auch gar nicht der richtige.« »Darf ich dich noch etwas fragen?« nahm Atreo das Gespräch wieder auf. Sie nickte lächelnd. »Warum kannst du nur gesund werden, wenn du einen neuen Namen bekommst?« »Nur der richtige Name gibt allen Wesen und Dingen ihre Wirklichkeit. Der falsche Name macht alles unwirklich. Das ist es, was die Lüge tut. Vielleicht weiß der Retter den richtigen Namen noch nicht, den er dir geben soll.« »Doch er weiß ihn.« »Ja«, sagte Bastian, »ich weiß ihn. Ich habe ihn gleich gewusst, als ich dich gesehen habe. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun muss.« Atreo blickte auf. »Vielleicht möchte er kommen und weiß nur nicht, wie er es anstellen soll.« »Er braucht nichts zu tun, als mich bei meinem neuen Namen zu rufen.« Bastians Herz begann wild zu klopfen. Sollte er es einfach ausprobieren? Aber wenn es dann nicht gelang? Wenn er sich überhaupt täuschte? Wenn die beiden gar nicht von ihm redeten, sondern von einem ganz anderen Retter? Woher wollte er denn wissen, ob sie wirklich ihn meinten? »Ich frage mich«, begann Atreo schließlich von Neuem, »ob es möglich ist, dass er noch immer nicht versteht, dass er und kein anderer gemeint ist.« »Nein, so töricht kann er nicht sein, nach allen Zeichen, die er empfangen hat.« »Ich probiere es einfach aus«, sagte Bastian. Aber er brachte das Wort nicht über die Lippen. Was, wenn es tatsächlich gelang? Dann würde er irgendwie nach Phantasien kommen. Aber wie? Vielleicht musste er auch eine Verwandlung über sich ergehen lassen? Was würde dann aus ihm werden? Vielleicht tat es weh oder er würde ohnmächtig. Und wollte er denn überhaupt nach Phantasien? Er wollte zu Atreo und der kindlichen Kaiserin, aber er wollte durchaus nicht zu all diesen Ungeheuern, von denen es da wimmelte. Vielleicht, meinte Atreo, mangelt es ihm an Mut. Mut? Kostet es denn Mut, meinen Namen auszusprechen? Dann weiß ich nur noch einen Grund, der ihn zurückhalten könnte. Welchen? Atreo zögerte, ehe er ihn aussprach. Er will ganz einfach nicht. Es liegt ihm nichts an dir und an Phantasien. Wir sind ihm gleichgültig.